Ein gemeinsames Seminar über die Soziologie und die Songun-Politik fand jüngst in Nepal statt. Daran nahmen teil die Persönlichkeiten der Parteien, Organisationen und des Presse- und Nachrichtenwesens, einschließlich der KP Nepals, Maobadi, der nepalesischen Gesellschaft zur Unterstützung der Songun-Politik, der nepalesischen Studiengesellschaft für das Schaffen aus eigener Kraft und des nepalesischen Literaturforums zum Studium der Songun-Politik, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVRK in Nepal und seine Mitarbeiter. Der Referent und die Redner hoben hervor, die Begründung der Soziologie und die Durchsetzung der eigenschöpferischen Songun-Politik seien die größten Verdienste des Präsidenten Kim Il-sung und des Genossen Kim Jong-il für das koreanische Volk und die fortschrittlichen Menschen der Welt. Genosse Kim Jong-un habe die Soziologie als Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus formuliert. Der Sozialismus in Korea, der auf der Soziologie basiere und durch die Songun-Politik gesichert werde, ermutige sehr den Kampf der fortschrittlichen Menschen der Welt.